Lieber Gott, lehre ihn nicht zu denken. Hilf ihm, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Lass ihn nicht alles in Frage stellen. Jedenfalls nicht zu sehr. Einen schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Man kommt ja anno 2017, wenn auch mit mürrischem Gesicht, aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Denn es jährt sich ja nicht nur zum 100. Mal die russische Oktoberrevolution, sondern auch zum 150. Mal genau das Erscheinen eines höchst wirkungsmächtigen Buches, nämlich des ersten Bandes von Karl Marx, Das Kapital. Lesen ist etwas für die wohlhabenden Klassen. Und wenn die falschen Leute anfangen zu lesen, dann verdirbt es die Moral. ...1867 erscheint in London Marxens berühmtes Hauptwerk, das im Untertitel beansprucht, eine Kritik der politischen Ökonomie zu leisten. Obwohl Marx entschiedener Kritiker aller Religion war, sich gar als Wissenschaftler begriff, gilt sein kapitales Werk unter Spöttern als religiös verehrte Schrift, was nicht nur in der massenhaften weltweiten Verbreitung des Buches begründet liegt, sondern vor allem in seinem Anspruch, die grundlegenden Wirkprinzipien der bestehenden Gesellschaft freigelegt zu haben. Die Ökonomie als Schlüsseldisziplin der bürgerlichen Gesellschaft wird kritisch dechiffriert. Man mag das Philosophie nennen. Das Kapital ist eines der ersten Modelle für Gesellschaftskritik überhaupt, oder genauer für Ideologiekritik. Denn das Handeln der Menschen lässt sich spätestens seit der Aufklärung nicht mehr von ihrem Denken trennen. Marx wollte sicher gehen, dass nach einer politischen Revolution auch wirklich eine Umwälzung der Gesellschaft gelingen kann. Und nicht bloß ein Umsturzversuch, der zwar Personal auswechselt, aber ansonsten an den eingeschliffenen Mechanismen der gesellschaftlichen Maschine, dieser ganzen alten Scheiße, wie er sagt, nicht zu rütteln vermag. Dazu musste er ins Innerste der Gesellschaft, in ihren Funktionskern vordringen und ihn möglichst gewissenhaft und subtil analysieren. Das nächste ebenso große Problem bestand darin, die Komplexität der erkannten Konstellation adäquat darzustellen, auf den Begriff zu bringen. Denn nur Menschen, die begreifen, also einen Begriff von dem haben, was sie abschaffen wollen, vermögen das auch. Schon zu Marxens Lebzeiten hatte das Werk einen legendären Ruf. Ende des 19. Jahrhunderts galt es als die Bibel der Arbeiterbewegung. Weitere internationale Verbreitung erlangte es im 20. Jahrhundert nicht nur in den Staaten des sogenannten Realsozialismus, die sich einst auf die Theorie von Karl Marx beriefen. Noch immer gibt das Marxsche Werk Anlass zur Kontroverse. Und das ist auch gut so, wie man als Dialektiker beipflichten muss. Manch einer schlägt der Wirkungsgeschichte des Buches, dessen Inhalt kaum ein sich berufen fühlender Schwadronneur so recht kennt,

Das Marx'sche Kapital wird seit seinem Erscheinen von allen, die es lesen, um sich ihres Linksseins zu versichern, behandelt wie die Bibel. Doch was wäre die Bibel ohne Theologen? Ein reichlich langweiliges, sich in lauter Einzelheiten verzettelndes Buch. Erst die Theologen machen aus seinem Inhalt ein in sich geschlossenes Ganzes, das die Fragen der Gläubigen an Gott und die Welt zu beantworten vermag und vor allem ihnen Trost und Hoffnung in einer zerrissenen Welt spenden kann. Tatsächlich hat das Kapital mit der Bibel einiges gemeinsam. Karl Marx behandelt seinen Gegenstand, also das Kapital, nicht als einheitlichen Zusammenhang, dem eine einheitliche Logik zugrunde läge. Um zu zeigen, was es mit der Marx'schen Uneinheitlichkeit für eine Bewandtnis hat, sei eine Frage herausgegriffen, die sich jeder in dieser Gesellschaft dauernd stellt. Was ist eigentlich Geld? Wenn er sich diese Frage von Marx beantworten lassen will, wird er gleich auf den ersten Seiten im Kapital fündig. Er hätte sich diesen Blick in das Buch aber auch sparen können, denn einfachste, selbstangestellte Überlegungen können ihm zeigen, dass er am besten weiß, was Geld ist und Marx ihm gar nichts Neues sagen kann. Dazu nehme man sich eine Euro-Münze. Sie besteht aus einer Einheit, die zwei Momente erfasst, eine Zahl und einen Ausdruck, der eine bestimmte Währung repräsentiert, Euro. Seiner Form nach ist dieses Geldstück also genauso aufgebaut wie andere wohlbekannte Einheiten auch, wie Meter, Sekunde und so weiter. Damit stellt sich sofort die nächste Frage. Der Meter misst den Raum. Die Sekunde, die Zeit. Und was misst das Geld? Die Antwort ist so zwingend wie einfach. Geld misst Wert. Was aber ist der Wert? Er ist in dieses Geld gefasst eindeutig objektiv, so wie Zeit und Raum. Denn er ist für alle Subjekte ein und derselbe. Es ist unmöglich, tiefe philosophische Spekulationen darüber anzustellen, was Zeit und Raum mit der Natur verbindet. Klar ist sofort, Wert kommt wie Zeit und Raum so in der Natur nicht vor. Wert kann Naturdingen nur von Subjekten zugesprochen werden. Aber wir haben doch oben von diesen Subjekten ausdrücklich abstrahiert und dennoch im Geld eine Einheit entdeckt, die genauso Objektives misst wie Zeit und Raum. Das Geld kann doch nicht nichts messen. Wieder ist die Antwort so einfach wie zwangsläufig. Geld oder Wert misst Arbeit. Arbeit ist das einzige Naturding, das diesen im Geldausdruck gemessenen Wert zu einer objektiven Größe machen kann. An dieser Wahrheit gibt es nichts zu rütteln, denn sie ist so wahr wie die, dass Meter Raum und Sekunde Zeit misst. Wendet man sich nun wieder dem Kapital zu, wird's etwas chaotisch. Da ist zwar auf den ersten Seiten auch von dieser Grundlage des Werts, von Substanz die Rede, ansonsten aber vor allem von einem eigenartigen Doppelcharakter der Arbeit, dessen Entdeckung Marx sich als sein größtes Verdienst zurechnet. Dieser Doppelcharakter bestehe darin, dass Arbeit konkret und abstrakt zugleich sei. Nun schlägt die große Stunde der Theologen. Was hat die vom Geld gemessene Arbeit mit diesem Doppelcharakter zu tun? Mit der Unterscheidung von konkret und abstrakt? Ein kleiner Hinweis muss dem Folgenden vorausgeschickt werden. Substanz ist ein ungemein vorbelasteter philosophischer Begriff, wenn nicht der Zentralbegriff aller Philosophie überhaupt. Marx wusste selbstredend von dieser Dimension, als er den Begriff verwendete. Wir können aber philosophisch naiv bleibend einfach fragen, was hat es mit der im Geld gemessenen Arbeit als dessen Substanz auf sich? Nehmen wir den Tisch hier vor mir zu Hilfe. Dessen Substanz ist Holz. Was habe ich mit dieser Erkenntnis gewonnen? Gar nichts. Das ist vielleicht zu wenig gesagt, aber besonders viel nun wirklich nicht. Was für eine Beziehung besteht zwischen diesem Tisch und seiner Substanz? Man mag es kaum glauben, aber es gibt viele Marxisten, die tatsächlich behaupten, die Arbeit erzeuge den Wert, wie wenn das Holz den Tisch erzeuge. Karl Marx trieb solchen Unfug nicht. Und so wusste er, dass die Wahrheit, dass Geld Arbeit misst, noch lange nichts darüber aussagt, wie das Kapital mit dieser Wahrheit umgeht. Arbeit als Substanz ist eine Allgemeinbestimmung, die zwar real ist, wie Holz, Atome und so weiter, wie Materie und Natur überhaupt, kann aber als solche, so wenig wie die Substanz Holz als solche, nirgendwo beobachtet werden. Empirisch existieren nur einzelne Subjekte, die ich dabei beobachten kann, wie sie Gegenstände herstellen. Arbeit ist in Wirklichkeit also in eine Unzahl von Tätigkeiten aufgesplittert. Die nennt Marx zusammenfassend konkrete Arbeit. Das Kapital interessiert vor allem eine Eigenschaft dieser konkreten Arbeit, ihre Kraft. Deren Zusammenhang mit ihrer Substanz ist ihm völlig gleichgültig. Sie, diese Kraft, die Arbeitskraft, ist der Nenner, der die allgemeine, unbestimmte Arbeit in eine Form bringt, in der sie sich als Wert für das Kapital zur Geltung bringen kann. Arbeit wird somit vom Kapital genauso behandelt wie andere Rohstoffe auch. Am Erdöl interessiert nur den Chemiker dessen Substanz. Das Kapital allein die Möglichkeit, es in Energie zu verwandeln. Wir müssen nun noch einmal kurz philosophisch werden, denn neben der Substanz ist der wohl nächstwichtige Begriff der des Subjekts. Wenn Philosophen und Theologen nach Substanz gefragt haben, ging es ihnen, anders als den Naturforschern, darum, die Substanz zu finden, die gleichzeitig das Subjekt dieser Welt ist. Dort, wo Subjekt und Substanz zusammenfallen, in dieser Einheit ist der Schöpfer der Welt zu finden. Dort ist Gott oder Geist. Aus dieser Einheit lässt sich die Einheit der Welt, ihr Sinn, lässt sich Trost und Hoffnung erschließen. Kehren wir zu Marx zurück. die Arbeitskraft zum Subjekt der kapitalistischen Gesellschaft zu erklären, wäre offensichtlich so sinnig, wie das Erdöl zum Subjekt von Energie zu machen. Das Subjekt der wertbindenden Arbeit existiert einzig als einzelner, freier und gleicher Lohnarbeiter, der einen Vertrag geschlossen hat, des Inhaltes, dass Kapitalbesitzer berechtigt sind, seine Arbeitskraft zu nutzen. Das heißt, Subjekt und Substanz des objektiven Werts fallen in einer nicht zu vereinheitlichenden Weise auseinander. Eine Vielzahl von Subjekten formiert das unbestimmt Allgemeine, die Arbeit, zu einem bestimmt Allgemeinen, die Arbeitskraft, und macht sie so zu einer erscheinenden Einheit, die nun, wie Raum, Zeit und Kraft in der Physik, messbar ist. Wenn wir die Zeit noch hinzunehmen, dann haben wir vollkommen zwanglos, ohne dass irgendein Theoretiker uns in vielen Worten und Windungen irgendetwas erst erklären müsste, das ermittelt, was Marx abstrakte Arbeit nennt. Die Zeit stellt zudem das Maß bereit, das die Einheit Geld vollständig macht. Nun fängt, dies sei zugegeben, die wirkliche gedankliche Arbeit an. Hier soll keineswegs so getan werden, als sei die so nebenbei zu leisten. Denn es muss geklärt werden, wie das Kapital es schafft, die Zersplitterung in seiner Basis so zu überwinden, dass es den wirklichen Subjekten als von ihnen unabhängiges, einheitliches Subjekt gegenübertreten kann. Als automatisches Subjekt. Als Einheit von Subjekt und Substanz. Als Souverän. So schwierig die dazu notwendige Gedankenarbeit auch sein mag, was wir an dieser Stelle mit Sicherheit schon wissen, ist, dass jeder Gedanke als falsch zurückzuweisen ist, wenn er den bis hier dargestellten uneinheitlichen Zusammenhang vernachlässigt oder uminterpretiert. Womit wir zu den Theologen des Kapitals kommen. Ausnahmslos alle nehmen derartige Änderungen früher oder später vor und verlieren darüber jede kritische Potenz. Viele erklären den Bezug des objektiven Werts auf Arbeit für Spekulation, für Metaphysik. Dieser Schritt liegt durchaus nahe, denn Arbeit als Substanz hat auch bei Marx als solche nicht den geringsten Einfluss auf irgendeine ökonomische oder sonstige Aktivität, sondern nur in ihrer in sich logisch unableitbaren Fassung als Basis der Verdopplung in konkret und abstrakt. Diese Substanzbestimmung ist bei ihm rein negativ gefasst, ist Bedingung der Möglichkeit, die Existenz des objektiven Werts nicht als inexistent behaupten zu müssen. Wie jeder in jedem Lehrbuch der heutigen Volkswirtschaftslehre nachlesen kann, im Resultat der Verbannung dieser Substanz kann sich Ökonomie zwar als einheitlicher, komplett durchrationalisierter Zusammenhang darstellen, in der das Geld nicht mehr ist als ein substanzloses Medium. Aber wenn sich in Krisen die Substanz dann offen zur Geltung bringt, fällt auch die schönste Theorie in sich zusammen. Anders gehen die Arbeiterbewegungsmarxisten mit dieser Substanz und den sie verwertenden Subjekten um. Sie ziehen in der Arbeit Subjekt und Substanz zusammen, das heißt, sie werden offen religiös. Die Arbeit ist ihnen der Gott, der den einzelnen wirklichen Subjekten von Natur aus entspringe. Diese Theologien der Arbeiterbewegung sind heute zum Glück seltener geworden. Theoretisch anspruchsvoller gehen hingegen die vor, die das Kapital als Einheit erfassen, der die Hegelsche Logik durchgängig zugrunde läge. Sie lassen Subjekt und Substanz im Kapital ineinander aufgehen. In ihm realisiere sich die Einheit der Gesellschaft in verkehrter Form. Aber in dieser, wenn auch noch so verkehrten Einheit, löst sich die praktische und theoretische Unmöglichkeit, Subjekt und Substanz auf eine Einheit überhaupt bringen zu können, in sich selbst auf. Diese Theologie, vor der auch kritische Theorie nicht gefeit ist, sobald sie Adornos Warnung, das Kapital systematisch darzustellen, in den Wind schlägt, diese Theologie ist umso fataler, je mehr sie die Vorstellung nährt, eine nicht den Verkehrungen des Kapitals unterliegende Gesellschaft müsse sich auf eine nun wahre Einheit von Subjekt und Substanz berufen. Doch das Subjekt existiert nur als Einzelnes. Sein Allgemeines, seine Substanz, ist von ihm zu trennen. Ansonsten verliert es seine Besonderheit. Dass Arbeit jedenfalls eine vollkommen falsche Substanzbestimmung einer Gesellschaft freier Individuen wäre, sollte selbstverständlich sein. Das marxische Kapital unterscheidet sich von der Bibel somit darin, dass es ohne Theologen auskommt und geradezu verlangt, deren Einheitssehnsucht, Trost und Erlösungsversprechungen als Ideologie zu durchschauen und sich auf nichts anderes zu verlassen als seinen eigenen Kopf. Es gilt der vom Kapital ausgehenden Faszination zu widerstehen, dass hier, anders als in der Volkswirtschaftslehre, den Sozialwissenschaften, den Literatur- und Kulturwissenschaften, anders als in den Theorien des akademischen Betriebs allgemein, von objektiver Substanz überhaupt noch die Rede ist und dieser Substanz dann, wie es die Marx-Exegeten tun, einen verallgemeinerten Subjektstatus zuzusprechen, über den sich Marx im Fetischkapitel so lustig macht. Ist es in der Gesellschaft die wahren Form, die den Tisch aus sich heraus zum Tanzen zu bringen scheint, so ist es bei den Marx-Fetischisten, weit mysteriöser noch, dessen Holz. Und damit gehen 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Sachzwang FM heute zum Thema 150 Jahre Das Kapital. ein Werk mit Wirkung. Lesen ist etwas für die wohlhabenden Klassen. Und wenn die falschen Leute anfangen zu lesen, dann verdirbt es die Moral. Man kommt ja, wenn auch mit mürrischem Gesicht, aus dem Feiern gar nicht mehr heraus dieses Jahr. Es jährt sich nicht nur zum 100. Mal die russische Oktoberrevolution, sondern eben auch zum 150. Mal das Erscheinen eines höchst wirkungsmächtigen Buches, nämlich des ersten Bandes von Karl Marx, Das Kapital. ...1867 erscheint in London sein berühmtes Hauptwerk, das im Untertitel beansprucht, eine Kritik der politischen Ökonomie zu leisten. Schon zu Marxens Lebzeiten hatte das Werk einen legendären Ruf. Ende des 19. Jahrhunderts galt es als die Bibel der Arbeiterbewegung. Weitere internationale Verbreitung erlangte es im 20. Jahrhundert, nicht nur in den Staaten des sogenannten Realsozialismus, die sich einst auf die Theorie von Karl Marx beriefen. Heute ist es sicher ganz entgegen der Intention des Autors, eine Fundgrube und intellektuelle Spielwiese für Philosophen und Philologen, für Scholastiker und Exegeten, für Akademiker und Feuilletonisten. Der zumeist recht holzschnittartigen Rezeption des Werkes in den politischen Bewegungen ist eigentümlich, dass beinahe alle divergenten Strömungen des sich darauf begründenden Marxismus behaupten, die anderen hätten das alles nicht verstanden. Wofür jeweils auch einiges spricht. Was haben wir heute gehört? In der letzten halben Stunde eine Polemik von Manfred Dahlmann. Allerdings recht philosophisch für eine Polemik. Dahlmann hat dargelegt, wie man doch den Fetischkritiker Karl Marx positivistisch missverstehen kann. Sein Text von 2011 hieß Marx als Fetisch. Den Großteil der Sendung hat aber ein Vortrag von Lars Quadfasel ausgemacht, ebenfalls von 2011, den er in Hamburg gehalten hat. Quadfasel hat versucht, das kritische Herangehen, also quasi die Methode und Spezifik Marxens, herauszuarbeiten. Ein Werk mit Wirkung. Und damit verabschiedet sich Sachzwang FM. Am Mikrofon war Dr. Indoktrinator. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder an, wenn der philosophische, dialektische Staubsauger wieder saugt.